Meinungsforschungsinstitut aus Allensbach hat folgende Entdeckung gemacht. Sie haben festgestellt, dass in der mittleren Generation von den 30- bis 69-Jährigen, dass 75% jetzt noch behaupten, es geht uns gut, aber wir rechnen damit, dass es schlechter wird. Das sagen 43% nur, oder umgekehrt, nur noch 43% blicken zukunftsvoll in die Hoffnung, hoffnungsvoll in die Zukunft, obwohl 75% sagen, es geht uns doch gut. Wie kann das sein, dass es uns richtig gut geht und wir gleichzeitig trotzdem immer in diese Angst im Nacken haben, es wird vermutlich bald schlechter werden? Wie kommt das? Woher nehmen wir diese Angst? Und was ist die Antwort darauf? Es gibt die einen, die sich versuchen zu engagieren und die diese Angst, den Unmut immer lauter artikulieren. Und wir erleben das in unserem Land, dass wir den Eindruck haben, es teilt sich immer mehr auf, es fragmentiert sich immer mehr. Wo ist der gemeinsame Weg? Es gibt anderen, denen ist das alles egal, Hauptsache sie können auch einigermaßen lange Party machen. Und die Stimmung ist gut, aber das hilft auf die Dauer auch nicht wirklich weiter. Wie können wir in unserer Zeit, in der wir leben, als Gemeinde eine Perspektive aufzeigen und wie können wir selbst die Freude bewahren? Darum geht es. Und wir schauen uns dazu gleich nochmal die einzelnen Abschnitte aus dem eben gelesenen Text an. Und ich möchte 4 kurze Antworten geben. Wie kann es uns gelingen, als Gemeinde die Freude an Jesus wieder neu zu entdecken? Das erste ist, indem wir gemeinsam unterwegs sind. Gemeinsam und nicht alleine unterwegs sein. Wer den Lukas studiert und seine beiden Bücher, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, der stellt fest, dass bei Lukas immer wieder Zahlen eine Rolle spielen. Auch hier bei uns, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Die 72 Jünger waren immer in Pärchen zu zweit losgeschickt worden. Es gibt noch andere Zahlen, die eine Rolle spielen. Das sind die 3 Jünger, die einen besonders engen Kontakt zu Jesus hatten. Da sind die 12 Jünger, so der eigentliche harte Kern als Jüngerkreis. Und später in der Apostelgeschichte ist erst von 120 Leuten die Rede, dann von 3000, die zur Gemeinde gehören und dann von 5000. Warum diese Zahlen? Diese Zahlen machen 2 Dinge deutlich. Zum einen, dass die Gemeinde sozusagen eine positive Aufwärtsentwicklung hat, dass es wächst, dass es vorangeht. Aber es macht auch dieses simple Faktum deutlich, dass Jüngersein in aller Regel eben nicht alleine passiert, sondern immer in Gemeinschaft. Jesus achtet darauf, dass seine Jünger mindestens zu zweit unterwegs sind. Und das ist für viele Christen in unserer Zeit heute schon echtes Problem. Es gibt manche, die kommen zu solchen Konferenzen oder schauen sich das vielleicht per Livestream an. Warum? Weil sie einfach zum Beispiel gefrustet sind von ihrer jetzigen Situation in der Gemeinde. Weil sie sagen, also da gehe ich definitiv nicht hin, da gehe ich lieber zur Glaubenskonferenz oder schaue mir das im Livestream an. Das ist sowieso am ungefährlichsten. Schön, dass ihr dabei seid. Aber es kann manchmal so aus dieser Haltung herauskommen, ey, die Gemeinde, die hat mir auch wehgetan. Da hat es echte Enttäuschung gegeben. Und die Gemeinde war nicht Quelle meiner Freude, sondern Quelle meiner Pein und meines Frusts. Und ich weiß, dass viele, die lange in Gemeinde unterwegs sind, auch in freien evangelischen Gemeinden, dass die so ihre Erfahrungen da gemacht haben. Ich persönlich bin 35 Jahre Mitglied in unterschiedlichen freien evangelischen Gemeinden, jetzt schon in 5, wir sind ja öfter mal umgezogen, als Familie. Und durch meine Aufgabe als Gemeindeleiter komme ich auch durch viele verschiedene Gemeinden. Und ich würde mal behaupten, ich kann einigermaßen so beurteilen, was alles schieflaufen kann in freien evangelischen Gemeinden. Und es stimmt, das ist eine ganze Menge. Also das ist sehr variantenreich, sehr unterschiedlich. Und manchmal auch ein Stückchen erschreckend, aber es ist trotzdem Gemeinde. Und trotz all dieser Schwierigkeiten, die es gibt und die unser Herr ja auch kennt, weicht er irgendwie nicht ab von dieser Idee, Gemeinde zu bauen. Es ist die Frage, wie können wir trotz dieser Enttäuschung, die wir ja alle manchmal erleben, gut mit Gemeinde umgehen? Wie können wir damit gut klarkommen? Mir haben zwei Einsichten geholfen. Die eine eines SPD-Politikers, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher das war, ob das der Müntefering war oder jemand anders, der mal gesagt hat, also wenn du in deiner Partei mit 70% der Dinge einverstanden bist, dann ist das ein sehr hoher Wert. 70%. Ja? Also ist das schon richtig gut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen in freien evangelischen Gemeinden denken, es muss immer alles haargenau so laufen, wie ich es gut finde. Von jedem einzelnen Lied, das gespielt wird, von der Art und Weise, wie Leute begrüßt werden im Gottesdienst, wie der Gemeindesaal geschmückt ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein kleines Ding, was uns schon mal helfen könnte, ist, hier und da mal die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Selbst zu Hause ist das ja nicht immer so. Das ist ja so, wenn zu Hause zu 70% alles gut läuft, ey, dann können wir auch schon manchmal richtig zufrieden sein. Und das ist auch nicht immer der Fall. Wenn wir uns einig darin sind, wer Jesus Christus für uns ist, wenn wir uns einig darin sind, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass wir gemeinsam für ihn leben wollen, dann ist das schon eine Menge. Und dann können wir in Details wirklich abweichen. Der andere Punkt, vielleicht denke ich ein bisschen wichtiger noch, ist die Frage, was für eine Beziehung pflegen wir zu unserer Gemeinde? Was für Beziehung pflegen wir insgesamt überhaupt in unserem Leben? Da gibt es zwei kardinal unterschiedliche Kategorien sozusagen. Das eine ist, dass wir die Beziehung zu unserer Gemeinde, dass wir so eine haben wie bei anderen, ich sag's mal, Konsumbeziehungen. Was ist eine Konsumbeziehung? In einer Konsumbeziehung beurteile ich die Sache in erster Linie danach, nutzt es mir etwas oder nutzt es mir nichts? Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Ich zahle diesen oder jenen Gemeindebeitrag und ich setze diese oder jene Zeit ein. Ja, wie ist denn da der Output von dem, was ich da bekomme? Ist es gut oder kriege ich da irgendwo in einer anderen Gemeinde ein bisschen mehr? Oder vielleicht, wenn ich ins Theater gehe oder was weiß ich. Aber so eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und wenn ich den Eindruck habe, die Gemeinde rutscht bei mir sozusagen ins Minus, ja, Freunde, dann wird es echt mal Zeit, über eine neue Gemeinde nachzudenken, oder? Das wäre so eine Art von Konsumbeziehung. In der Bibel finden wir andere Beziehungen, andere Arten von Beziehungen. Welche Beziehung hat Gott, welche Beziehung hat Jesus Christus zu uns? Sicherlich nicht so eine, dass er nach einem Kosten-Nutzen-Effekt fragt bei jedem Einzelnen von uns, sondern es ist eher eine Bundesbeziehung. Eine Bundesbeziehung kennzeichnet sich dadurch aus, dass jemand sich verpflichtet, aus Liebe treu zu sein. Dass jemand sich verpflichtet, aus Liebe sich dem anderen hinzugeben und für ihn da zu sein. Und das ist die Beziehung, die Jesus Christus zu jedem Einzelnen von uns hat. Eine Bundesbeziehung. Dass er sein Leben für uns gegeben hat. Dass er sich selbst hingegeben hat aus lauter Liebe. Und diese Art von Beziehung sollte eigentlich grundlegend sein für unser Denken auch über Gemeinde. Wir sind da nicht aufgrund einer cleveren Kosten-Nutzen-Analyse, sondern wir sind da, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, weil er einen Bund aus lauter Liebe mit uns gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen es lernen, von diesem Gedanken her Gemeinde neu zu sehen, zu definieren. Dietrich Bonhoeffer hat einmal diesen Satz gesagt, den ihr auch in unserem Konferenzheft findet, nur wer für das Geringe dankt, wird auch das Große empfangen. Und ich glaube, dass das für Gemeinde gilt, dass wir diese dankbare Einstellung brauchen für das, was Gott in seiner Gemeinde getan hat und noch tut. Und ich glaube, dass so eine Einstellung vor allem zunächst einmal uns selbst verändert. Und ich sage das an dieser Stelle mal ganz persönlich, als jemand, der eben viel und schon eine lange Zeit in Gemeinde unterwegs ist, dass ich der Gemeinde unglaublich viel verdanke. Auch der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland. Ich bin in einer Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland habe da zum Glauben gefunden, die ersten Schritte gemacht. Ich kenne in unseren Gemeinden unglaublich viele engagierte Mitarbeiter, die in der Gemeinde sind und sich total engagieren aus dem einen Grund, weil sie Jesus von Herzen lieb haben. Ich kenne Leute, von denen ich persönlich viel gelernt habe, deren Meinung ich sehr schätze. Es gibt in unseren Gemeinden jede Menge kreative und hochbegabte Leute, die sich einbringen. Ich denke da nur an die Konferenz mit all den Vorbereitungen, was Leute da ehrenamtlich investieren und was sie auch investieren in den Gemeinden vor Ort immer wieder. Das ist wunderbar. Ich bin durch die Gemeinde mit Geschwistern unterwegs schon seit vielen Jahren. Ich weiß, dass Leute immer wieder für mich beten und für mich da sind, wenn ich eine Frage oder ein Problem habe. Gemeinde ist ein großes Geschenk. Und wenn wir alleine unterwegs sind, ist das immer ein Weg zur Verarmung. Ist das immer ein Weg dahin, dass wir etwas von der Kraft vermissen, dass uns von der Kraft etwas verloren gibt, die Jesus Christus in seine Gemeinde legt. Und deshalb ist es meine Bitte, lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Nur gemeinsam haben wir diese große Freude. Die Freude der Gemeinde, worin zeigt sie sich? Sie zeigt sich hier in unserem Abschnitt darin, dass die Jünger erfolgreich sind in dem, was sie tun. Den Begriff erfolgreich darf man ja schon kaum benutzen in der Gemeinde, aber eigentlich trifft er die Sache hier. Man könnte es auch anders ausdrücken, nämlich, dass sie wirklich gesegnet sind in dem, was sie tun. Das lesen wir in den folgenden Versen nochmal besonders, dass sie die Jünger voller Staunen sagen, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Man spürt es den Jüngern ab, die sind total begeistert, dass das alles funktioniert, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Ja? Das sind Erfahrungen, die macht man nur dann, wenn man tatsächlich im Namen Jesu unterwegs ist, wenn man sich aufmacht, wenn man in seiner Mission unterwegs ist. Erfahrungen, die man selten im Gemeindehaus macht, die man selten macht, wenn man nur über Bibel theologisiert oder diskutiert, sondern wenn man wirklich Dinge riskiert. Das ist das, was die Jünger erlebt haben auf ihrem Missionseinsatz. Sie sind von Jesus ausgesandt worden, zu predigen, zu heilen, zu verkündigen und sie erleben, Mensch, das, was wir von Jesus aufgetragen bekommen, das funktioniert tatsächlich. Das ist ja echt der Hammer, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ey, wir beten und Gott antwortet, wo gibt's denn sowas? Und Jesus sagt den Jüngern nicht, ey Freunde, haltet mal den Ball flach, also jetzt seid mal nicht so übermütig, sondern Jesus sagt den Jüngern, ey wisst ihr was, ihr habt recht. Ihr habt recht, nehmt nochmal eine Folie zurück, es ist tatsächlich so, dass die Dinge funktionieren. Jesus macht zwei Zitate oder macht Anspielungen zu zwei Stellen aus dem Alten Testament. Der Vers 19, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, ist eine Anspielung an die Wüstenwanderung des Volkes Israel. In der Wüste war es so, dass das Volk durch schwierige Gebiete gehen musste, durch Gebiete, wo eben auch diese kleinen niedlichen Tiere waren, die Schlangen und Skorpione, die sie stechen und töten wollten und so weiter. Und all die Widerstände der Wüste konnten das Volk Israel nicht aufhalten. Jesus sagt ihnen, diese Widrigkeiten des Lebens, in wo ihr euch bewegt, auf dem Weg, den ihr gehen müsst, werden euch nicht aufhalten. Und Jesus sagt außerdem noch mit dem anderen Zitat, mit dem Satan, der wie ein Blitz vom Himmel fällt, da nimmt er Bezug auf eine Stelle aus Jesaja 14, wo vom Niedergang auch des babylonischen Reiches die Rede ist. Das babylonische Reich war damals die Weltmacht. Es war sozusagen die Power von Russland, China und den USA zusammen. Und es war das Volk, was einfach auch das Volk Israel bedrängte. Und Jesus macht deutlich, so wie dieses babylonische Weltreich tatsächlich gefallen ist, genauso fällt jede andere Macht. Bei all den Veränderungen, die wir erleben, bei all den Ängsten, die wir erleben, lasst uns das nochmal in Erinnerung führen, dass es seit 2000 Jahren Gemeinde Jesu gibt. Trotz aller Verfolgung, trotz aller Schwierigkeiten und Veränderungen. Lass uns in Erinnerung rufen, dass aus diesem kleinen Haufen von 12 ziemlich durchschnittlichen Jüngern, die nicht besser waren als wir, dass Jesus daraus eine Bewegung gebaut hat, die diese Welt nachhaltig verändert und geprägt hat wie keine andere. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Dinge, um die wir Gott bitten, dass er da wirklich erhört. Es ist tatsächlich so, dass das Evangelium eine Kraft ist. Es ist tatsächlich so, dass der Glaube Dinge verändert. Manchmal im Alltäglichen sehen wir das nicht. Wenn wir nicht auf die großen Linien achten, dann vergessen wir das. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft, die unglaublich viel verändert hat. Und das gilt auch für unsere Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland. Ich habe mir im Vorfeld einfach nochmal überlegt, was hat sich denn so alles getan? Wo hat Jesus im letzten Jahr denn eigentlich Dinge erhört und möglich gemacht? Mir sind unter anderem einige Bauaktionen eingefallen. Unsere Gemeinde in Hanstedt hat über 13 Jahre gebraucht von den ersten Überlegungen, bis sie endlich ihr Gemeindehaus einweihen konnten. Jetzt in diesem Jahr. Im Frühling. Warum hat es so lange gedauert? Weil das Haus immer besser geworden ist, das sie bekommen haben. Also wenn die das Haus schon bekommen hätten, was weiß ich, vor 10 Jahren, dann wäre das, könnt den Bernd Meyer fragen, der ist auch hier irgendwo, dann wäre das nicht halb so schön geworden, wie das jetzt ist. Guckt es euch auf der Homepage an, fahrt mal hin in die schöne Heide dort. Das ist wunderschön geworden. Ein Gemeindezentrum mitten im Ort, und es gibt Geschichten von Gebetserhörungen zu erzählen, wie Gott dort geholfen hat. Wir bauen bei uns am Bontenwald, das hat auch ein bisschen länger gedauert, wir erweitern da das Seniorenzentrum in Niendorf, hat manche Schwierigkeiten gegeben, aber jetzt wächst das Woche für Woche, ist richtig schön, sich das anzugucken. Die Diakonissen haben da ihre helle Freude dran. Die gucken immer ganz gespannt zu, was in der nächsten Woche sich so entwickeln wird. Wir dürfen bauen in Schwarzenbeck beim Mutter-Kind-Haus. Warum? Weil diese Einrichtung unserer damals kleinsten Gemeinde so gut angenommen wird und wirklich gesegnet ist. Wir erleben, wie auf unseren JUKA-Veranstaltungen Jahr für Jahr Hunderte von Kindern begeistert von Jesus hören. Wir haben im letzten Jahr in unseren Gemeinden Dutzende, wenn nicht vielleicht sogar 100, was weiß ich, von Iranern getauft. Wir haben erleben dürfen, dass Gott es geschenkt hat, dass unglaublich viele ehemalige Moslems zum Glauben gekommen sind. Nehmen wir eigentlich wahr, wie Gott unter uns wirkt, dass er wirklich Dinge tut, dass nicht alles beim Alten bleibt, sondern dass das Evangelium eine Kraft ist. Aber sie ist nur dann eine Kraft, das Evangelium ist nur dann eine Kraft, wenn wir tatsächlich unterwegs sind, in seinem Auftrag. Es wird keine Kraft entfalten, wenn wir immer nur zu Hause sitzen und diskutieren, welches Lied uns mehr gefällt als das andere oder was wir noch schöner für uns machen könnten. Sondern wenn wir unterwegs sind zu den Menschen, so wie Jesus uns das befohlen hat. Und wenn wir dabei auch die Perspektive behalten, die Jesus für jeden von uns hat, die Perspektive der Ewigkeit. Dennoch sollt ihr euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus kommt also von diesen Erfolgsgeschichten, die er nicht klein macht, sondern die wirklich auch Ausdruck der Verheißung Gottes sind. Aber er lenkt den Blick der Jünger auf eine andere Perspektive, auf die Perspektive Ewigkeit, auf das, was bleibt. Denn tatsächlich ist es auch so, auch das können wir erzählen, dass eben nicht alles immer eine Erfolgsstory ist und dass der christliche Glaube kein Garantieschein ist für ein erfolgreiches spirituelles Leben ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Nein, das ist nicht der Fall. Aber die Perspektive Ewigkeit ist das, was den christlichen Glauben unterscheidet von vielen anderen Perspektiven. Als ich aus dem Urlaub kam und den ersten Tag am Schreibtisch war, habe ich 3 Todesanzeigen bekommen. Das war für mich außergewöhnlich. Die erste Todesanzeige war der Tod eines 90-jährigen Gemeindemitgliedes einer unserer früheren Gemeinden, wo wir waren. Und da habe ich gedacht, ey, ich freue mich wirklich für den Edwin, dass er endlich zu Hause ist. Ey, richtig schön, richtig gut. Die zweite Anzeige, die ich bekommen habe, war von einem kleinen 4-jährigen Jungen, der über mehrere Jahre schon mit Krebs gekämpft hat. Und die Eltern haben unglaublich viel investiert in das Leben dieses Jungen. Und der Kampf war vergeblich. Und das hat mich richtig getroffen, dass ich gedacht habe, Mann, das ist super hart, was die Eltern erleben müssen und dass Gott das nicht erhört hat. Und die dritte Anzeige war die Todesanzeige von einem guten Bekannten, mit dem ich in einigen Gremien zusammen war, der 2 Jahre älter war als ich und der ein super fitter Jogger war. Da bin ich wirklich nicht richtig hinterhergekommen. Der musste immer ein bisschen so auf mich warten. Und der plötzlich beim Baden ganz plötzlich verstorben ist. Das waren irgendwie, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein wahnsinniger erster Arbeitstag, den du da hast. Was soll dir das denn sagen jetzt? Und obwohl diese Geschichten, vor allem die letzten beiden, eigentlich traurig waren, konnte man in den Anzeigen lesen, in dem, was dann kam, dass die Menschen nicht bitter waren über Gott, sondern dass sie Hoffnung und Perspektive hatten, weil sie wussten, wo ihre geliebten Menschen hingegangen sind. Und ich muss sagen, dass ich das stark fand, auch bei diesem kleinen Jungen. Das finde ich nach wie vor irgendwie wirklich hart. Aber dass die Eltern trotzdem gesagt haben, sie wissen, wo ihr kleiner Junge ist, wo es hingeht. Das hat die Mutter so geschrieben und sich bedankt für ganz viele Gebete, für ganz viel Unterstützung. Und dann hatte ich die Gelegenheit, in der vergangenen Woche die Beerdigung von unserem früheren Bürgermeister Henning Foscherau ein bisschen näher zu verfolgen, mir anzuschauen. Foscherau ist ja so etwas wie so ein Muster-Hanseat gewesen, kann man glaube ich sagen. Ein richtig guter Bürgermeister. Mich ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt. Einer, der unglaublich diszipliniert und zielstrebig gearbeitet hat. Einer, von denen viele sagen würden, der hat zu seinem Wort gestanden, auch wenn es mal unbequem war. Und der hat sich über Parteigrenzen hinweg wirklich Achtung und Respekt verdient. Auch jemand, der sich öffentlich dazu bekannt hat, eben nicht an Gott zu glauben. Und als ich die Trauerfeier von ihm gesehen habe oder mir angehört habe und dann auch das Wort des Bruders gehört habe, wie der darum rang und sich darum mühte zu sagen, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Da war das etwas ganz anderes. Da waren diese 3 Menschen, die jetzt nicht so super bekannt waren, aber wo eine klare Hoffnung durchkam. Wir haben eine Gewissheit, wir werden sie wiedersehen. Wir werden ihnen begegnen. Da war dieser wirklich großartige Mensch, Henning Foscherau, wo die Frage ist, so, und wie geht's jetzt weiter? Als Christen haben wir eine Hoffnung, die viele Menschen in unseren Tagen nicht haben und die sie unglaublich nötig brauchen. Viele Menschen sind auf der Frage, wie ihre eigene Perspektive ist. Und ich finde, wir müssen als Christen das Gespräch über die Ewigkeit, über die Perspektive nach dem Tod neu aufnehmen. Und wir müssen das in einer anderen Art und Weise tun, als wir das früher getan haben. Christen haben das in den 70er, 80er Jahren schon mal versucht und das auf eine sehr spekulative Art und Weise getan. Und da hatten 3 Christen 4 Meinungen, wie das ganze Ding funktionieren wird. Und das war nicht wirklich hilfreich. Das hat zum einen Leute abgeschreckt, sag ich mal, die außerhalb der Gemeinde waren, und innerhalb unserer Gemeinden hat das auch dazu geführt, dass wir uns 20 Jahre mit dem Thema eigentlich nicht mehr wirklich beschäftigt haben. Es ist natürlich auch echt richtig, richtig bescheuert eigentlich. Wir haben da ein wichtiges Thema, das wir überhaupt nicht mehr ins Spiel bringen, obwohl die Menschen das eigentlich so dringend brauchen. Wir brauchen in unserer Zeit die Botschaft der Hoffnung. Wir brauchen diese Perspektive der Ewigkeit. C.S. Lewis hat diesen schönen Satz mal geprägt: Strecke dich nach dem Himmel aus und du wirst die Erde dazu bekommen, aber strecke dich nach der Erde aus und du wirst keines von beiden bekommen. Und viele Menschen in unserer Zeit, die nur, sage ich jetzt mal, eine irdische Perspektive haben, sie merken, wie ihnen auch dieses Leben aus den Fingern gleitet, wie sie das nicht halten können. Und wie Verzweiflung über sie kommt. Und deshalb ist meine Bitte zum Thema Ewigkeit jetzt mal an die unterschiedlichen Generationen, an die älteren Christen, und nach Allensbach wären das die so ab 70 aufwärts, ne? Das andere war die mittlere Generation. Meine Bitte an euch: Redet nicht in erster Linie über Krankheit, über Arztbesuche und über das, was euch an den jungen Leuten in der Gemeinde nicht gefällt. sondern redet über Ewigkeit. Redet über die Freude und über die Hoffnung, die ihr hoffentlich habt und der ihr entgegengeht. Dass ihr wissen dürft, dass wir alle wissen dürfen, wir gehen nicht dem Nichts entgegen, sondern wir gehen unserem Herrn entgegen. Und die mittlere Generation, zu der ich auch gehöre, da ist meine Bitte, dass wir alle uns prüfen mögen, hat das, was wir tun, wo wir uns so hart engagieren, wo wir uns so stark für einsetzen, hat das wirklich Bestand angesichts der Ewigkeit? Oder müssen wir da nicht manchmal auch umstrukturieren, Dinge verändern, neue Schwerpunkte setzen? Uns um Menschen kümmern, die Jesus brauchen, in der Familie, im Freundeskreis und andere Dinge wirklich vernachlässigen. Hat dein Leben, hat mein Leben Bestand unter der Perspektive der Ewigkeit? Haben wir da die richtigen Themen auf der Agenda oder brauchen wir da nicht eine Rundumerneuerung? Und den jungen Menschen müssen wir sagen, ey, wisst ihr was, egal wie es aussehen mag, wir haben auf jeden Fall eine Zukunft. Ihr habt eine Zukunft und es lohnt sich, eine Zukunft mit Jesus anzugehen und zu leben. Dieses Gerede davon, dieses Weltuntergangsgerede, dieses Gerede davon, dass immer alles nur schlechter wird, ist nicht das, was uns das Evangelium von Jesus Christus sagt. Das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, dass er wiederkommt, dass wir ihm entgegengehen und dass wir mit ihm immer eine gute Perspektive haben. Perspektive Ewigkeit. Wenn wir die ins Spiel bringen, dann werden wir uns über die richtigen Dinge unterhalten und dann wird unsere Freude wieder neu zurückkehren. Jesus fokussiert den Blick der Jünger auf diese Perspektive Ewigkeit und er fokussiert den Blick der Jünger auch auf ihn selbst. Alles hat mir mein Vater übergeben, niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn, und die, denen es der Sohn offenbaren will. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Jesus macht damit deutlich, welch einen Schatz die Jünger in ihm selbst haben. Er ist der Einzige, der uns zeigen kann, wer Gott wirklich ist. Und er ist derjenige, der in der Bibel schon im Alten Testament angekündigt ist. Er ist derjenige, nach dem sich die Menschen seit so vielen Jahren und Jahrhunderten sehen. Er ist die Erfüllung all unserer Wünsche und Sehnsüchte. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Und die Freude der Christen besteht daran, dass sie Jesus kennenlernen können. Angesichts der vielen Meinungen, die es in dieser Welt gibt, über alle möglichen Themen, angesichts der vielen Religionen, die ein Zeugnis davon sind, dass Menschen nach Gott suchen, ist das nicht fantastisch, dass wir Jesus kennen dürfen? Ist es nicht super, dass wir den kennen dürfen, der wirklich Gott selber ist? Dass wir eine echte persönliche Beziehung zu ihm haben können? Als freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland sind wir immer eine Jesus-Bewegung gewesen. Eine Bewegung von Leuten, die an vielen Stellen sehr unterschiedlich ist, aber wo klar ist, Jesus ist der Mittelpunkt. Um ihn geht es. Ihn wollen wir groß machen, ihn wollen wir stärken. Und mein Wunsch für die Konferenz an diesen Tagen ist, dass wir am Sonntag begeisterter über Jesus sind als am Donnerstag. Meint ihr, wir kriegen das hin? Dass wir einander so ermutigen, dass wir am Sonntag begeisterter sind. Ich glaube, das kann sehr unterschiedlich geschehen. Vielleicht ist für den einen oder anderen es Zeit und nötig, dass er sich während der Konferenz einfach mal alleine in eine Ecke setzt, über ein paar Dinge nachdenkt, die Bibel liest und betet oder wie auch immer. Dazu hat man unter anderem im Café Seelsorge richtig gut Gelegenheit. Diese ganz persönliche Jesus-Beziehung pflegen, auf ihn hören. Und wiederum für andere kann es auch schön sein, und mir geht es auch immer wieder so, dass ich dankbar bin für diese Gemeinschaft, für das Aufgehobensein in einer großen Gemeinschaft von Leuten, die ganz unterschiedlich sind. Und ich finde es da immer wieder so stark, auch bei der Glaubenskonferenz wird das sichtbar, was für eine internationale Gemeinschaft wir sind als freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland. In diesem Jahr sind zwei kleinere, oder im vergangenen Jahr, 12 Monaten, sind zwei kleinere Gemeinden dazugekommen, eine indonesische und eine vietnamesische. Die sind auf der einen Seite echt so ganz anders als wir. Und trotzdem merken wir, ey, die haben Jesus mindestens genauso lieb mindestens genauso lieb wie wir. Und es ist super, unterwegs zu sein, miteinander. Zu spüren, wir haben unterschiedliche Geschmäcker, was das Essen angeht, was Kultur angeht. Aber Jesus ist derjenige, der uns alle miteinander verbindet. Diese Glaubenskonferenz wäre nicht denkbar ohne die große internationale Truppe, die wir hier wären. Ich finde, also ich meine, das sieht man ja, muss man ja gar nicht erklären, das sieht man doch. Wenn man, muss man nur mal einmal hingucken. Mir fällt an der Stelle einer ein, der eigentlich hier sein sollte, aber der nicht hier ist. Das ist der Hernan, der Hausmeister, der sonst auch immer viel, sage ich jetzt mal, organisiert und mitgemacht hat, der im Moment in seiner Heimat ist, um da ein paar Dinge zu regeln. Und wir hoffen und beten, dass er bald zurückkommen kann und dass er spätestens im nächsten Jahr hier wieder richtig so auch mit anpacken kann. Es ist so wunderbar, dass wir in einer Zeit, in der Menschen Angst haben vor dem anderen, dass wir wissen dürfen, der Glaube an Jesus Christus verbindet über Kulturen und Nationen hinweg. Der ist stärker als viele Traditionen und alles andere. Und mein Glauben beflügelt das unglaublich. Und ich wünsche mir, dass die Freude, also am Sonntag auf jeden Fall alle wiederkommen, da werden wir auch mit der IBC hier den Gottesdienst feiern, da wird auch ins Englische übersetzt, da wird etwas davon deutlich, ey Mensch, die Jesusgemeinschaft, die ist richtig stark, die ist richtig einig in Jesus, aber bunt und weit in ihren Farben und in ihren Kulturen. Und wie wird diese Freude über Jesus selbst, der Fokus auf ihn auch deutlich, indem wir gemeinsam unterwegs sind in seinem Auftrag. Ich finde die Zeit, in der wir leben, wirklich unglaublich spannend. Manche politische Entwicklung, die wir jetzt haben, wäre vor 3 Jahren noch undenkbar gewesen. Und ich glaube, dass manches schwieriger wird und komplizierter und herausfordernder. Und ich glaube, dass das neue Fragen nach Gott mit sich bringen wird, neue Suche nach verlässlicher Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass wir als Christen sagen, wir sind hier und wir haben eine Antwort. Wir haben Jesus Christus und du bist eingeladen, mit dabei zu sein. Ich hoffe, dass wir nicht so sehr beschäftigt sind mit uns selbst, mit den großen und kleinen Fragen, sondern dass wir offen sind für die große Chance, die Gott uns gibt in dieser Zeit mit ihren vielen Fragen. Zeiten, in denen alles klar ist, in denen es allen gut geht, sind selten Zeiten von geistlichen Aufbrüchen gewesen. Aber Jesus schenkt uns diese Zeit mit ihren Fragen und Herausforderungen, damit wir gemeinsam für ihn unterwegs sind. Ich hoffe, wir sind wirklich so gemeinsam unterwegs, voller Spannung und voller Freude, weil wir einen guten Herrn haben. Lass uns noch einmal beten und dazu aufstehen. Jesus, danke dafür, dass du der Grund unserer Freude bist. Du bist derjenige, der uns miteinander verbindet bei vielen Unterschiedlichkeiten. Du hast jeden von uns lieb. Du bist für jeden gestorben und du willst jeden in deiner Gemeinde haben. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das in dieser Konferenz erleben und dass du uns segnest und dass du uns gebrauchst als FEGN-Gemeinschaft zu deiner Ehre und zum Heil und Wohl von vielen Menschen in unseren Tagen. Amen.